1969. Aufbruchstimmung herrscht in der Bundesrepublik Deutschland nach der Wahl von Willy Brandt zum ersten sozialdemokratischen Bundeskanzler. Die CDU muss nach 20 Jahren die Regierungsmacht abgeben. Die Wahl Brandts, wir wollen mehr Demokratie wagen, wirft ein Schlaglicht auf die Reformbedürftigkeit der Politik, die in der Bundesrepublik über Jahrzehnte hinweg von der CDU-CSU bestimmt worden ist. Es waren und sind vor allem Vertreter der Studentenbewegung und der außerparlamentarischen Opposition, APO, die Alternativen zu bestehenden Strukturen aufzeigen, Kritik an autoritär-hierarchischen Verhältnissen üben und Mitbestimmung fordern. Am 21. Oktober macht der US-Amerikaner Neil Armstrong dann einen kleinen Schritt für einen Menschen und einen riesigen Schritt für die Menschheit. Er betritt den Mond. Damit haben die USA den Wettlauf der Supermächte zum Erdtrabanten gewonnen. Die UdSSR wird niemals einen Menschen zum Mond bringen. Am 27. November wird der 1 millionste Arbeiter aus Südosteuropa, der Türke İsmail Babader, in der Bundesrepublik begrüßt. Insgesamt sind Ende des Jahres 1,6 Millionen ausländische Arbeiter bei bundesdeutschen Unternehmen und Institutionen beschäftigt. Damit rund 7% mehr als im Vorjahr. Die meisten der Beschäftigten stammen aus den Mittelmeerländern von Portugal bis zur Türkei. Die bundesdeutsche Wirtschaft wäre ohne die, zum Teil mit großen Versprechungen angeworbenen ausländischen Arbeitskräfte, kaum noch konkurrenzfähig. Was sonst noch geschieht? Das Ende Januar 1969 von den bundesdeutschen und britischen Ford-Werken vorgestellte Familiencoupé Capri entwickelt sich zum Verkaufsschlager. Ein Schlager der internationalen Automobilausstellung ist auch der C111 von Mercedes. Ein großer, erstmals mit einem Dreischeiben-Wankelmotor ausgestatteter Sportwagen. Er hat ca. 280 PS und eine Höchstgeschwindigkeit von 260 Stundenkilometer. Der Traumwagen für harte Männer hat eine keilförmige Karosserie aus glasfaserverstärktem Kunststoff, versenkbare Scheinwerfer und Flügeltüren. Die weiterhin zunehmende Motorisierung und die neue Hochkonjunktur sorgen dafür, dass die Urlaubsreise für immer mehr Menschen zu einem selbstverständlichen Konsumgut wird. Der irische Dramatiker Samuel Beckett erhält den Nobelpreis für Literatur. Beckett ist auch in Deutschland durch sein absurdes Stück Warten auf Godot bekannt geworden, dessen Titel beinahe sprichwörtlich ist. Das Special 60 Jahre Bundesrepublik Deutschland finden Sie auch im Internet unter wissen.de/brd.